الحرب وضد الجيش. No war, no army. No alla guerra, no all'esercito. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savoce higher. Militarisme higher. Nia vojna, nia vojsko. Ni vojna, ni armia. No alla guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Im antimilitaristischen Podcast im Oktober 2017, dem 12., geht es um das GÜTZ, das Gefechtsübungszentrum im Norden Sachsen-Anhalt. Dann schauen wir zu zwei neuen Standorten der KSK, also der Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr in Baden-Württemberg, ehe wir genauer untersuchen, wer die Profiteure der Festung Europa sind. Und abschließend schauen wir zum Kongress der Informationsstelle Militarisierung am 18. 19. November mit dem Schwerpunkt Krieg im Informationszeitalter. Beginnen wollen wir den antimilitaristischen Podcast mit einer Aktion der Lebenslaute am 3. Oktober und hierzu ein Gespräch mit Armin. Wir waren im Norden von Sachsen-Anhalt unterwegs, um gegen weitere und zukünftige Kriegseinsätze zu protestieren im weitesten Sinne. Im Norden von Sachsen-Anhalt wird gerade eine Übungsstadt gebaut. Schnöckersburg heißt die, so hieß früher eine Siedlung an der Stelle. Also es ist wirklich Wahnsinn, da werden so 520 Gebäude, ist glaube ich die offizielle Angabe, werden da gebaut für über 120 Millionen Euro, U-Bahn, Flughafen, also alles Mögliche, was eine Stadt zu bieten hat, wird da in Abschnitten gebaut, um Kriegseinsätze zu üben, um Einsätze in Städten zu üben, auch um den Einsatz der Bundeswehr im Innern zu üben, wie auf eine kleine Anfrage der Linken geantwortet wurde. Und dagegen wollten wir protestieren und sind in diese Übungsstadt, haben die betreten und bespielt. Dieses Gelände wird von Rheinmetall betrieben und dort üben zum Beispiel Bundeswehrsoldaten 2 Wochen, ehe sie zum Beispiel nach Kabul und in andere Out-of-Area-Einsätze gehen. Wozu brauchen die da eine U-Bahn? Im Prinzip wird argumentiert, dass sie dieses Gelände zukunftsfähig machen wollen. Da wird die Prognose angeführt, dass zukünftige Einsätze immer mehr in urbanen Ballungsräumen, also in Städten stattfinden werden. Ein beliebtes Beispiel ist dann natürlich auch Syrien. Also die Städte, die ja inzwischen auch bekannt sind, Aleppo, Mosul, einfach diese Namen, die für Städte stehen, wo Krieg stattfindet. Und mit der Argumentation wird dann eben so ein Raum nachgebaut, um da üben zu können. Es geht da allerdings auch das ist bekannt, durchaus auch um Aufstandsbekämpfung. Diese Übungsstadt, die ist zurzeit ziemlich unbelebt und ihr habt die am 3. Oktober nicht mit Soldaten, sondern mit Musik belebt. Was habt ihr denn da genau gemacht? Wir wollten uns die Stadt aneignen, auch als Ort, wo Leben stattfindet, wo nicht für den Krieg geübt wird, sondern wo eben zum Beispiel Musik erklingt, ganz bewusst Lieder zum Thema Frieden, auch aus verschiedenen Epochen und Ländern, auch klassische Musik, Tänze. Wir haben uns dafür einen sehr ansehnlichen Ort ausgesucht. Es gibt in Schnöckersburg so eine Art Verwaltungsviertel, wo dann auch so wie so ein Regierungsgebäude ist, ein runder Platz, auch mit Fahnenmasten. Wir hatten Friedensfahnen dabei, die wir dort hissen konnten, haben aus diesem Regierungsgebäude Transparente gehängt, um unseren Protest auszudrücken gegen diese Kriegsübung und haben dann auf diesem Platz musiziert. Ja, eigentlich stellt sich ja die Armee meistens vor, auch die Bundeswehr, auch auf diesem Gefechtsübungszentrum, dass Sie ohne Öffentlichkeit Ihre Kriegseinsätze planen können. Ihr habt dann also diesen Ort öffentlich bekannter machen wollen und wart dort mit über 10 Leuten vorhanden. Wart ihr dann schon ein richtiges Orchester? Nein, es war schon eher ein kleineres musikalisches Ensemble. Also es war eine schöne Streicherzusammenstellung mit Bratsche, Geige, zwei Celli, Querflöte war dabei, Gesang war auch dabei. Wir waren so knapp 20 Leute. Ja, aber es gab jetzt zum Beispiel keine BlechbläserInnen oder ähnliches. Also ein volles Orchester war es jetzt noch nicht. Gab es einen Grund für den Zeitpunkt? Weshalb habt ihr euch den 3. Oktober ausgesucht? Ja, es gab einen ganz konkreten Grund, der dann so aber nicht ganz eingetroffen ist. Es gab in der Vergangenheit dieses Übungsgeländes den sogenannten Heidekompromiss. Es gab ja immer von der Bevölkerung die Forderung, dass diese Heide nicht militärisch oder nicht mehr militärisch genutzt wird. Und dann hat die Landesregierung einen angeblichen Kompromiss mit der Bundeswehr geschlossen, dass ein paar Mal im Jahr bestimmte Bereiche geöffnet werden für die Öffentlichkeit. Da gibt es dann so 2, 3 Wanderwege, den sogenannten Jägerstieg zum Beispiel, der da dann begehbar ist. Und genau das war am 3. Oktober der Fall. Und es gab auch so ein bisschen die Vermutung, dass an dem Tag auch von dort Menschen Interessierte mit Bundeswehrbussen nach Schnörkersburg gefahren werden. Das ist auch am Tag der offenen Tür passiert dieses Jahr. Das war dann aber nicht der Fall. Wir hatten uns den Tag ausgesucht, weil dort mehr Öffentlichkeit ist als sonst. Auf dem Gelände, aber in Schnörkersburg war nicht mehr Öffentlichkeit als sonst. Das hat sich nicht so bewahrheitet. Es hat aber trotzdem funktioniert. Also es gab einige Zeitungsartikel dazu. Das heißt, das ist schon trotzdem bekannt geworden, auch wenn dort jetzt keine Menschen mit Bussen vorbeikamen, sondern tatsächlich nur der Wachschutz, die Polizei und das Militär. Ihr habt also diesen Ort länger besucht und auch bespielt. Und was habt ihr denn da gespielt? Wir haben zum Teil Tänze gespielt, wir haben Choräle gesungen, die zum Teil umgedichtet waren, zum Teil auch originale Texte haben. Also es gibt einen Choral, den wir immer wieder gern singen, der tatsächlich einen alten originalen Text hat, der sich gegen die Ungerechtigkeit der Herrscher richtet sozusagen und dass sie nicht wirklich Recht sprechen und eher Unrecht ausüben, der irgendwie gut passt. Aber wir haben auch einen Choral von Bach so weit umgedichtet, dass es eben um den Frieden geht. Und dann gibt es auch einen Choral mit einem Text von Gerhard Schöne, also da, wo auch der Text umgeändert wurde, der sich der Aufrüstung widersetzt, der noch im Prinzip aus den 80ern stammt, aber natürlich nach wie vor aktuell ist, weil die Aufrüstung nicht aufgehört hat. Wie lange habt ihr dann etwa dort gespielt? Wir haben so etwa, würde ich sagen, 2 Stunden gespielt, vielleicht auch 2,5. Ja, das war das, was wir uns vorgenommen hatten und das, was wir dann auch gemacht haben. Das heißt, wir haben uns nicht davon abhalten lassen, als die Polizei kam. Es gab dann den Versuch, uns anzusprechen und ja, also wir empfinden das schon auch so ein bisschen als unhöflich, so ein Konzert zu unterbrechen und wurde dann auch nicht näher versucht. Also es gibt auch andere Erfahrungen, dass dann die Polizei versucht, Noten wegzunehmen oder sowas und das gab es in dem Fall nicht. Das war eigentlich auch ganz schön. Ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich sehr einvernehmlich abgelaufen ist. Also dass es da so ein bisschen schon auch die Akzeptanz gab, dass wir da unseren Protest kundtun dürfen. Nach dem Konzert, was ist dann passiert? Ja, nach dem Konzert ging es eben darum, Personalien festzustellen. Die Alternative wäre gewesen, dass das Ganze eben zwanghaft versucht wird, indem wir in Gewahrsam genommen werden, bis nach Magdeburg gefahren werden und dort eben entsprechende Maßnahmen stattfinden. Wir haben uns dann dafür entschieden, die Identitäten, soweit es nötig ist, anzugeben. Jetzt wurde uns eben angekündigt, dass jetzt Verfahren wegen Hausfriedensbruch eröffnet werden. Das ist jetzt aber auch nichts, was wir nicht erwartet hätten. Tatsächlich gibt es gerade auch von Seiten der Bürgerinitiative Offene Heide ein großes Interesse daran, dass sowas mal passiert und dass vor lokalen Gerichten darüber gestritten wird, inwiefern da Hausfriedensbruch möglich ist und warum da überhaupt ein Landesbetrieb quasi mehr oder weniger privat eine ganze Stadt baut, die keiner betreten darf. Bisher ist das aber nicht passiert. Also es gab schon öfter Begehungen durch die Bürgerinitiative Offene Heide und es gab noch nie Verfahren vor Gericht wegen Hausfriedensbruch. Diese Ermittlungsverfahren wurden alle gar nicht erst aufgenommen oder wieder eingestellt. Insofern sind wir gespannt, was jetzt passiert. Ob quasi, es war ja jetzt mal eine größere Aktion, ob das dann langsam doch Anreiz ist, da etwas zu tun, oder ob sie doch irgendwie auch diese Öffentlichkeit durch Gerichtsverfahren scheuen und es nicht machen. Dann wart ihr ja ganz gut organisiert und hattet noch eine kleine Empfangsmusikgruppe draußen vor dem Gelände, die euch in Empfang genommen hat, nach der Ingewahrsamnahme, so wie ich gehört habe? Es gab parallele Mahnwachen durch die Bürgerinitiative und durch einzelne Menschen von Lebenslaute, eben bei dieser öffentlichen Veranstaltung, die es da durch die Bundeswehr an dem Tag auf dem Gelände gab. Da gab es diese Mahnwache und Teilnehmer oder die diese Mahnwache durchgeführt haben, haben uns dann am Rand des Geländes in Empfang genommen, als wir dort herauskamen mit Polizeibegleitung. Und dann wurden wir dort mit Musik begrüßt und das war sehr schön. Genau, damit hatten wir auch nicht gerechnet. Also das Götz ist ja immer mal wieder ein beliebter Ort für Proteste, für antimilitaristische Proteste. Wie würdet ihr euch da einreihen in diese Proteste? Also es gibt da schon länger Bekanntschaft mit allen, die an Protesten teilnehmen, würde ich mal so sagen. Also mit allen Gruppen gewissermaßen. Einerseits die Bürgerinitiative, die das ja wirklich schon lange macht, die uns gewissermaßen auch immer wieder einlädt und eingeladen hat zu Protest, auch dieses Mal. Auf der anderen Seite gibt es ja auch jährlich seit 2012, glaube ich, ein Protestcamp im Sommer, wo wir auch von Anfang an immer Menschen von uns mit vertreten waren, an Aktionstagen teilgenommen haben und nach wie vor teilnehmen. Es ist einfach ein sehr breites Spektrum inzwischen. Das finde ich ganz angenehm. Das ist eigentlich ähnlich, wie ich das auch irgendwie von Castor-Protesten kenne, ein großes Spektrum quer durch die Bevölkerung sozusagen da an Protesten teilnimmt. Also jetzt natürlich leider nicht so, wie das bei Castor-Protesten der Fall ist, in der Masse, aber in der Vielfalt zumindest. Mhm. In der Masse nicht, weil die Bundeswehr dort natürlich als Arbeitgeber gilt in der Gegend. Das heißt, da ist lokal der Protest nicht so intensiv, wie das jetzt beispielsweise bei Castor-Sachen der Fall ist. Und dieses Gelände ist auf jeden Fall ein wichtiger Ort für Proteste? Im Prinzip werden dort alle möglichen Formen von Einsätze geübt. Also eine Anfrage der linken Fraktion im Bundestag hat auch ergeben, dass es dort durchaus auch um Inlandseinsätze geht. Also quasi irgendwelche Terrorismus-Szenarien, die so massiv ausfallen, dass es dann nötig ist, die Bundeswehr einzusetzen. Solche theoretischen Szenarien werden dann da erdacht und sollen da auch geübt werden. Das heißt, es geht gar nicht nur um Auslandseinsätze, es geht tatsächlich auch um den Einsatz der Bundeswehr in deutschen Städten. Auch das soll dort geübt werden. Und das ist natürlich eine beängstigende Entwicklung, dass das im Prinzip Alltagsgeschäft ist oder sein soll. Denn wenn das dort geübt wird, dann das ist dann das, was für die Bundeswehr ganz normal sein soll. Und was würdet ihr fordern, sollte auf diesem Gelände geschehen? Also wir würden uns wünschen, dass dieses Gelände nicht mehr militärisch genutzt wird, dass es der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung steht. So ein bisschen ist die Frage, was aus Schnöckersburg werden würde. Also es ist Wahnsinn, was da jetzt schon entstanden ist. Im Prinzip könnte da auch eine neue Stadt entstehen. Natürlich, dass das Ganze eher zivil ist. Zum Teil ist denkbar ein Naturschutzgebiet, also das ist es letztendlich auch, wenn da nicht ständig die Bundeswehr herumfahren würde. Genau, und ansonsten die Flächen, die da versiegelt sind, da wäre auch vorstellbar, das gibt es auch in einem anderen Truppenübungsplatz, der jetzt mehr Truppenübungsplatz ist, da wäre auch vorstellbar, quasi erneuerbare Energien aufzubauen. Über eure Aktion wurde dann auch in der Lokalpresse berichtet. Was wurde denn da so berichtet? Also die Reaktionen waren da so ein bisschen gemischt. Zum Teil wurde im Wesentlichen die Verlautbarung der Polizei abgedruckt, die so ein bisschen den Eindruck vermittelt hat, dass die Polizei schon bestimmt hat, wann unsere Aktion endet. Das war eigentlich nicht der Fall, aber da klingt es so, da wird dann irgendwie gemeint, dass wir angesichts der Polizeiübermacht dann irgendwann aufgegeben hätten sozusagen. Es gibt aber auch einen sehr wohlmeinenden Artikel, wo von einer Friedensaktion die Rede ist und wo auch noch mehr betont wird, was eigentlich unser Anliegen war und dass wir die Hoffnung auf mehr Frieden in der Welt zum Ausdruck bringen wollten oder auch gebracht haben. Das nehme ich sehr positiv wahr. Das freut mich, dass da quasi auch diese Sichtweise mit drin ist und nicht nur wiederholt wird, was die Polizei sagt. Wenn man sich weiter über euch informieren will, wo kann dann im Internet was gefunden werden? Also der beste Anlaufpunkt ist unsere Internetseite lebenslaute.net. Da sind im Prinzip alle Informationen zu finden zu allen vergangenen Aktionen, zu Regionalgruppen, die es bei uns gibt, wo auch öfter Proben stattfinden, kleinere Aktionen stattfinden, aber auch zu den großen Jahresaktionen oder auch wo es Informationen für die nächste große Jahresaktion gibt. Das ist alles dort zu finden und wir freuen uns immer über Menschen, die da mitmachen möchten. Und euer Hauptthema ist Abrüstung und Entwaffnung. Ja, das ist schon unser Hauptthema. Also allgemein geht es immer um lebensbedrohende, menschenbedrohende Orte oder Aktionen. Also auch Umweltschutz war schon Thema, auch Kernkraftnutzung und der Protest dagegen war schon Thema. Aber die Mehrzahl sind wirklich antimilitaristische Aktionen. Von Armin, von den Lebenslauten und einer Protestaktion am 3. Oktober auf dem Gützgelände in Schnöggersburg, einer Übungsstadt für die Bundeswehr, die am 28.10. wahrscheinlich dem Militär übergeben wird, also dann fertig ausgebaut ist, kommen wir zu zwei neuen Militärgeländen im Süden der BRD in Baden-Württemberg für die KSK nach der Musik. Alex von der Informationsstelle Militarisierung berichtet uns jetzt über zwei neue Standorte der KSK, also der Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr in Baden-Württemberg. Und zwar geht es da um zwei sehr kleine unbekannte Orte, und zwar Hartheim. Das ist im Neckar-Odenwald-Kreis zwischen Würzburg und Heidelberg ungefähr, so ein bisschen im Nirgendwo. Und dort soll ein NATO-Hauptquartier zur Koordinierung von Spezialeinsätzen auf NATO-Ebene errichtet werden. Und im anderen Fall Heiterbach, das ist in der Nähe von Calw, wo auch die Hauptkaserne vom KSK ist. Dort geht es darum, ein neues Übungsgelände zum Üben von Fallschirmabsprüngen aus Flugzeugen oder Helikoptern zu üben. Dafür soll ein ziviler Flughafen militärisch umgewidmet werden. Das sind jetzt beides neue Projekte im Endeffekt. Genau, also im Fall von Heiterbach ist es noch nicht komplett beschlossen. Im Fall von Hartheim ist es auf jeden Fall schon beschlossene Sache und seit 1. Oktober sind dort wieder Soldaten. Das war eine Kaserne, die im Zuge vom Stationierungskonzept 2011 eigentlich aufgegeben werden sollte und auch tatsächlich aufgegeben wurde, die jetzt aber zum 1. Oktober praktisch wieder reaktiviert wurde und dort zieht jetzt eine Einheit ein, die dem Kommando Spezialkräfte unterstellt ist und dort eben dieses NATO-Hauptquartier aufbauen soll. Und dieses NATO-Hauptquartier, was soll das dann eigentlich machen? Weil irgendwie die KSK ist eben halt von der Bundeswehr so eine Spezialeinheit, die angeblich überall ganz schnell eingesetzt werden kann. So wäre jetzt ganz verkürzt, glaube ich, ne? Genau, so ungefähr. Und dieses NATO-Hauptquartier, da weiß man eben nicht ganz genau, was das im Detail machen soll, weil das eine neue Struktur der NATO ist. Also die förmlich korrekte Bezeichnung wäre NATO Special Operations Component Command, das da jetzt aufgebaut werden soll. Da geht es vor allem darum, die Einsatzkräfte verschiedener NATO-Staaten im Einsatz ganz konkret, während sie im Einsatz sind, zu führen und um Vereinheitlichung von Befehlsketten, Vereinheitlichung von Waffen, von Strategien. Aber mehr bekommt man da momentan auch noch gar nicht raus, leider. Ist schon klar, wie die im Zusammenhang sind, zum Beispiel mit AFRICOM oder mit anderen internationalen NATO-Strukturen in der BRD, da gibt es ja mehrere. So ganz genau lässt sich das noch nicht sagen. Also es untersteht auf jeden Fall dem NATO Special Operations Headquarter. Das ist aber nicht in Deutschland untergebracht. Und insofern wird es wahrscheinlich für die NATO-Spezialeinsätze die oberste Struktur in Deutschland sein, aber es lässt sich eben noch überhaupt nicht sagen, welchen Stellenwert das da im Endeffekt genau einnehmen wird und also auf welchem Rang das innerhalb der NATO auch ist. Gibt es sowas in der Art schon in anderen Ländern? Das wird gerade in mehreren Ländern aufgebaut, unter anderem auch in Belgien. Und es gibt Pläne, solche Special Operations Component Commands in den Einsatzländern direkt aufzubauen. Das sind dann Very High Readiness Special Operations Component Commands, die dann eben dort vor Ort auch aufgebaut werden sollen und schnell im Einsatz dann auch aufgebaut und wieder abgebaut werden sollen können. In Hartheim, da wird davon gesprochen, das sind 175 Soldaten. Sind das beides so kleinere Größen? Also weil, wenn ich mir eine Kaserne vorstelle, dann denke ich an mehrere tausend Soldaten. Ist das nur der Anfang und es kommen viel mehr Soldaten noch dorthin? Also im Fall von Hartheim ist es so, dass jetzt zunächst mal nur diese 175 Soldaten geplant sind, um praktisch die Infrastruktur für dieses NATO-Hauptquartier aufzubauen, das dann ab 2019 in Betrieb gehen soll. Und da werden dann vermutlich auch noch weitere Soldaten dazukommen von internationalen Führungsstäben, wobei eine dauerhafte Stationierung von ausländischen Soldaten nicht geplant ist, aber die werden höchstwahrscheinlich dort trotzdem vor Ort sein, weil es eben ein multinationales Hauptquartier ist. Welche Reaktion gab es jetzt in der Bevölkerung und von Politikerinnen auf diese Pläne? Also die Lokalpolitik ist hoch erfreut, dass die Kaserne wieder in Betrieb genommen wird, weil sie sich davon wirtschaftliche Vorteile erhoffen, wobei das gerade jetzt im Fall von so einem NATO-Führungsstab eher unwahrscheinlich ist, weil es eben zahlenmäßig gar nicht so viele Soldaten sind. Und weil auch kaum neue Baumaßnahmen erforderlich sind und für diese Infrastruktur, also da geht es um Kommunikation und um Sendemasten, das wird im Normalfall auch nicht an die lokale Wirtschaft vergeben. Insofern dürfte sich das in einem ziemlich geringen Bereich abspielen. Und es wird ja eine Konversion verhindert, die eigentlich dort hätte stattfinden können, wodurch dann wirtschaftlich der Profit viel größer geworden wäre. Also eine Konversion wäre jetzt, dass irgendwelche zivilen Unternehmen das Gelände genutzt hätten. Genau, also gerade in der Gegend gibt es auch im Nachbarort ein Kasernengelände, das ein Gewerbegebiet ist und das funktioniert auch ganz gut, aber in Hartheim will man das wohl nicht. Gab es dann auch schon erste Proteste, wo ein Bundeswehrkonvoi blockiert wurde und Flugblätter verteilt wurden in Hartheim. Gibt es schon irgendwas, wie lang das dort sein soll? Ist das jetzt was Kurzfristiges oder was richtig fest installiert werden soll? Ab 2019 soll das in Betrieb gehen und es ist aber unklar, ob die dann dauerhaft dort bleiben. Es gab auch schon eine Antwort von einer kleinen Anfrage. Es gab von der Bundesregierung auch die Aussage, dass es möglicherweise nur für ein paar Jahre dort untergebracht werden soll, dieses NATO-Hauptquartier. Und dann ist natürlich die Frage, wie die Kaserne weiter genutzt wird und wo dann dieses neue NATO-Hauptquartier hinkommt. Und gleich nach der Musik hören wir den zweiten Teil des Interviews mit Alex zu einem weiteren Standort der KSK, der Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. Im zweiten Teil des Interviews mit Alex kommen wir von Hartheim nach Heiterbach, ebenfalls in Baden-Württemberg. In Heiterbach geht es darum, einen zivilen Segelflughafen umzubauen und an das Kommando Spezialkräfte zu übergeben, um dort Fallschirmabsprünge zu üben. Und zwar an 60 Tagen im Jahr durch die Bundeswehr und an 60 Tagen im Jahr durch die US-Armee. Grund wird vorgeschoben, warum man dieses Gelände denn jetzt unbedingt braucht, dass in Malmsheim, das ist bei Böblingen, bei Stuttgart, wo bisher trainiert wurde, dass dort die Firma Bosch mehr Gelände braucht für ein Forschungszentrum und dass man deswegen jetzt einen neuen Ort bräuchte. Wobei das an sich auch schon mal in Frage zu stellen ist, weil das Kommando Spezialkräfte diese Absprünge auch jetzt schon an allen möglichen Orten, unter anderem eben auch schon in Heiterbach nachts, mehr oder weniger heimlich übt. Und das Ganze ist irgendwie im Schwarzwald? Genau, also Heiterbach, das ist im Nordschwarzwald, in der Nähe von, also irgendwo zwischen Tübingen und Calw, sehr kleines Ort. Und dieses Gelände, wie groß ist das und was gibt's da für Infrastruktur oder wird da neu gebaut? Bisher besteht es eigentlich nur aus mehreren kleinen Gebäuden für diesen Segelflughafen und einer großen Landepiste. Und die Umbaumaßnahmen würden halt vor allem bedeuten, dass man diese Graspiste zum Starten und Landen begradigt und dafür nochmal einiges aufschüttet und den Boden verfestigt, was dann eben vielleicht auch Umweltschäden bedeuten würde. Die Einrichtung von diesem KSK, also Trainingsgelände, das hat auch konkrete Nachteile für die örtliche Bevölkerung. Welche sind denn das? Also was von den Bürgern vor Ort am allerhäufigsten genannt wird, ist der Fluglärm, der zu befürchten wäre, wenn da eben in etwa jeden dritten Tag diese Absprünge stattfinden, weil da ja dann große Flugzeuge und Helikopter auch ständig diese ganzen Gemeinden drumherum auch überfliegen. Dann gibt es natürlich noch weitere Gründe, das ist wie vorher schon erwähnt Umweltgründe. Und da geht es darum, naja, zum einen auch wieder der Fluglärm, der eben ganz vielen seltenen Vogelarten, die dort vor Ort angesiedelt sind, dass die dadurch möglicherweise Fluchtinstinkte verspüren würden und dann eben dort nicht mehr zu finden wären. Dann ist das ganze Gelände dort ein Naherholungsgebiet und es gibt auch viele seltene Pflanzenarten und das wäre natürlich schon ein krasser Eingriff in die Natur dort. Außerdem gibt es dann noch so lokal diesen ganz besonderen Grund, dass man eben, um dieses Absprunggelände dort einzurichten, müsste man das Gelände deutlich vergrößern im Vergleich zu dem, wie es jetzt ist. Und da würde man dann eben auch ganz viele landwirtschaftlich genutzte Flächen aufkaufen. Und das Problem ist, dass viele von den Landwirten dort überhaupt nicht verkaufen wollen, weil es sehr fruchtbare Böden sind und die Ersatzflächen, die sie da angeboten bekommen, überhaupt nicht wirtschaftlich sind, weil sie eben deutlich weiter weg liegen. Und das wird auch noch spannend sein, wie das dann läuft, wenn das Verteidigungsministerium dann im krassesten Fall mit Enteignung droht. Und dann gab es jetzt eine Befragung, einen Bürgerentscheid, nur in der Gemeinde, die betroffen ist, oder auch noch im Umland? Die war nur direkt in der Gemeinde, die betroffen ist. Das wurde von einer Bürgerinitiative initiiert. Und zwar geht es darum, wie sich denn die Gemeinde als Gemeinde gegenüber diesem Vorhaben, das Gelände dort zu militarisieren, positioniert. Das Ding ist, dass die Gemeinde an sich nicht darüber abstimmen kann, ob dieses Gelände kommt oder nicht, weil das auf Bundesebene durch die Bundeswehr selbst im Endeffekt entschieden wird. Die haben da zwar gewisse Vorgaben, aber können da im Endeffekt relativ frei entscheiden und dieser Bürgerentscheid ist nicht bindend für die Bundeswehr. Aber es ist natürlich schwieriger für die Bundeswehr, dort dieses Gelände zu erwerben und von der Stadt diese Flächen zu erwerben und von den Landwirten diese Flächen zu erwerben, wenn sich die Gemeinde da eben querstellt. Und dieser Bürgerentscheid wurde dann jetzt tatsächlich am 24. September im Zuge der Bundestagswahl durchgeführt dort und es gab eine ziemlich klare Mehrheit gegen das Absprunggelände bei einer recht hohen Wahlbeteiligung von 70%, waren ungefähr 60% gegen das Absprunggelände und nur ungefähr ein Drittel dafür. Ja, und erstmal finde ich es ja relativ ungewöhnlich, dass in einer ländlichen Region oder überhaupt es einen Bürgerentscheid zu neuen Bundeswehrstandorten gibt. Gab es da vorneweg irgendeine Kampagne oder war es einfach der Austausch innerhalb der Bevölkerung darüber, welche Nachteile sie davon haben werden? Also es gab am Anfang, oder es gibt auch immer noch eine Bürgerbeteiligungsoffensive der Landesregierung in Baden-Württemberg, wobei das im Endeffekt eigentlich eher eine Informationsoffensive als eine Beteiligungsoffensive ist, weil es im Endeffekt höchstens darum geht, Details zu verhandeln, wobei grundsätzliche Fragen wie, soll das KSK hier überhaupt trainieren und ja, wenn es trainieren soll, dann hier oder woanders, diese Fragen werden überhaupt nicht bearbeitet. Die Bürgerinitiative hat mal so schön gemeint, dann um zu fragen, ob auf der Piste dann Gänseblümchen oder normales Gras sein soll, wo die dann landen. Das heißt, diese Bürgerbeteiligung ist keine wirkliche Beteiligung, sondern nur ein Informieren der Bevölkerung, um sich dann den Anschein zu geben, als würde man das alles demokratisch unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger durchführen. Und diese Bürgerinitiative, die sich da eingesetzt hat, oder den Entscheid, die sich extra dafür gegründet, und gab es die schon vorher? Die hat sich extra dafür gegründet, dann ziemlich schnell im April, kurz nach der ersten Informationsveranstaltung. Und die ist jetzt hauptsächlich aus so ganz lokalen Gründen, wie eben Umweltschutz und Fluglärm gegen das KSK, und stammt jetzt nicht unbedingt ganz klassisch aus der Friedensbewegung. Das spricht zum einen einfach gegen eine Politik, die von oben herab einfach aufoktroyiert, wo Militär eben zu sein hat. Und es wendet sich auch einfach prinzipiell dagegen, dass zivil genutzte Flächen militärisch genutzt werden und private landwirtschaftliche Flächen oder diese Flächen vom Segelflugverein dann eben militärisch genutzt werden. Also es hat ja schon auf jeden Fall eine antimilitaristische Komponente. Aber es geht auch sehr viel, auch von der Strategie an sich, darum, für die Leute vor Ort das irgendwie ganz direkt erfahrbar zu machen, was denn das bedeutet dann nachher, wenn da dieses Übungsgelände kommt. Nochmal zurück zur militärischen Bedeutung dieses Geländes. Du hattest gesagt, dass die KSK auch an diversen anderen Orten üben kann. Also es wäre schon, wenn das Übungsgelände kommt, die Hauptübungsfläche, um diese Absprünge zu üben und auch um die gemeinsam mit den US-Streitkräften zu üben. Aber es ist trotzdem so, dass diese Absprünge bisher auch an mehreren anderen Orten immer wieder geübt werden. Also sowohl auf dem Kasernengelände in Calw, was die Hauptkaserne ist an sich, als auch in der Nähe von Tübingen, bei Wendelsheim und an vielen anderen Orten, wo man es vermutlich gar nicht mitbekommt, weil sie eben streng geheim agieren. Die Sachen, die dort geübt werden, die werden dann wahrscheinlich auch genau von diesen Soldaten angewendet in Mali, Afghanistan und sonst so auf der Welt, oder? Genau, also es geht darum, Krieg zu üben, und zwar von einer Einheit, die an vorderster Front eingesetzt wird, wo auch der Bundestag überhaupt keine Kontrolle hat darüber, was da denn eigentlich passiert, wo die Öffentlichkeit auch nichts erfährt, weil eben alles streng geheim ist. Also sowohl eigene Verluste, zivile Verluste, gegnerische Verluste, es gibt einfach keinerlei Angaben darüber. Und insofern ist das Kommando Spezialkräfte an sich einfach auch schon als höchst undemokratisch, wenn nicht verfassungswidrig anzusehen. Von der KSK, die weltweit die Interessen der BRD angeblich durchsetzt, kommen wir nach der nächsten Musik zu den Profiteuren der Festung Europa. Jackie von der Informationsstelle Militarisierung informiert uns nun über die Profiteure der Festung Europa, also der Abschottung der EU. Die Grenzprofiteure sind sehr vielfältig. Es gibt einerseits die üblichen Verdächtigen, also es gibt die großen Rüstungskonzerne, zu denen zählen Airbus, Rheinmetall oder auch Thales. Bei Airbus auch speziell erklärt mit dem Namen von einer Sparte, die heißt nämlich auch Airbus DS Electronics and Border Security GmbH. Also da hat man sich darauf spezialisiert, auf Grenzüberwachung und sogenannten Grenzschutz, auch mithilfe der Entwicklung von mobilen Radaren. Und abgesehen von diesen großen Playern, also all den großen Rüstungsunternehmen, die da entweder durch Panzer für Grenzschutz, durch Telekommunikation, durch unbemannte Systeme und weiteres dazu beitragen, dass Grenzen immer weiter militarisiert und technologisiert sind, finden wir auch kleine Unternehmen dabei. Da gibt es Unternehmen wie Steiner GmbH, die eigentlich sich auf Ferngläser spezialisieren und da jetzt auch zum Beispiel Ferngläser speziell für Grenzschutz entwickelt haben. Wir haben auch sehr viele IT-Unternehmen, die da für die Sicherung von Datenbanken und die sicheren Identifikationsprozesse zuständig sind und da sogenannte Identification Kits zum Beispiel zusammenstellen. Und eigentlich können wir Grenzprofiteure überall finden, also in der ganzen BRD, auch in kleineren Orten. Und du hattest jetzt dazu einen Vortrag gehalten Ende September in Thüringen und hattest da dir das insbesondere mal in der Region angesehen. Bei der Betrachtung von Thüringen ist natürlich Jena ein Zentrum dafür. Also da ist einerseits das bekannte Unternehmen Jenoptik, das dort auch Wärmebildkameras unter anderem herstellt. Es gibt auch weitere Unternehmen wie Jenetrik. Die haben einen 10-Finger-Scanner, der heißt LifeTouch Quattro. Der ist jetzt zum Beispiel seit einigen Monaten am Frankfurter Flughafen im Einsatz und trägt da dazu bei, dass man biometrische Checks durchführen kann, Abgleiche durchführen kann und da erkennen kann, wer zuvor schon abgelehnt wurde bei dem Versuch, in die EU zu kommen, wer die Aufenthaltszeit überschritten hat und dadurch beiträgt, dass man die Migrationsbewegungen besser kontrollieren kann und dann natürlich auch in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei dafür sorgen kann, dass ungewollte Menschen erkannt werden und besser dann rausgefiltert werden können. Es gibt abgesehen davon in Jena auch DAKO, also D-A-K-O. Das ist ein IT-Unternehmen, die eigentlich aktiv sind im Bereich Transportwesen, Multimedia, auch was Banken angeht und Verkehrssicherheit. Und die bieten zum Beispiel Personaldokumentenprüfungen an und betonen, dass die Zusammenarbeit auch dort mit dem Bundesgrenzschutz, die da von diesem einzigartigen Know-how profitieren würden. Abgesehen von Jena selbst, wo diese Unternehmen zum Beispiel zu finden sind, gibt es auch Secunet in Ilmenau. Die haben dort so Mobile Border Control Kits, das sind so eine Zusammenstellung von Fingerscannern, kleinen Monitoren und einem Computer. Die verkaufen dieses Produkt und sind dort sehr stolz, dass sie da ein sicheres Betriebssystem entwickelt haben, das heißt SINA. Und dort wird auch an der Universität Ilmenau zu diesem System geforscht. Und dort gibt es auch einen Professor, der dort sowohl im Vorstand von Secunet ist, als auch einen Dozentenposten hat an der Universität Ilmenau, was sehr typisch ist, was wir sehr oft finden. Also dort, wo Sicherheitsindustrie anwesend ist, dauert es auch nicht lange, bis die Sicherheitsindustrie praktisch einen Weg findet in die örtlichen Universitäten und dort zusammenarbeitet. Und öffentliche Forschungsgelder nutzt, oder wie ist das denn? Ich weiß nicht, wie es in dem Fall direkt ist, aber ja, also das kommt auch vor durch Forschungsprogramme wie Horizon 2020 von der EU oder dann ist es oft auch so durch Drittmittelakquise, dass bestimmte Forschungsprojekte auch von den Unternehmen selbst gefördert werden. Es sind vor allem auch Unternehmen, die auch sehr kleine Sachen, sehr kleine Teile dazu beitragen. Es gibt zum Beispiel auch ein weiteres Unternehmen, das HSI, das ist ein Softwarehersteller in Erfurt. Und da wird jetzt nicht gesagt, was genau sie machen, aber in der Liste der Referenzen und der Kunden ist auch Airbus DS Electronics and Border Security GmbH genannt. Die sitzen selber in Ulm, aber auch dort wurde zum Beispiel Software entweder geliefert oder beraten, was genau, das wird nicht aufgeführt, aber es sind auch kleine Sachen oder das Unternehmen Rulamat in Marksuhl, die machen auch Dokumentenprüfungen, Workshops mit der Bundespolizei zum Beispiel. Also es sind gar nicht mal nur die Unternehmen, die selber Radare herstellen oder Panzer herstellen wie Rheinmetall oder die Biometrie, Identity Management machen. Da gibt es auch noch ein weiteres Unternehmen in Jena, die das machen, Crossmatch. Geht wirklich in die Kapillaren praktisch. Und ja, Thüringen ist jetzt kein spezielles Gebiet, es ragt da nicht heraus. Es hat auch große Unternehmen vor Ort, wie Thales zum Beispiel in Arnstadt, die das 11. größte Rüstungsunternehmen weltweit darstellen und sehr aktiv sind, was das angeht. Aber an sich ist die Situation ähnlich in ganz Deutschland und man hat auch eine große Zusammenarbeit von den Unternehmen untereinander. Bei Rheinmetall wüsste ich zum Beispiel, also das ist ein recht großes Unternehmen, das hat einerseits diese Defense-Sparte und dann andererseits MAN, LKWs und es hat eigentlich einen relativ kleinen Anteil an dem Gesamtumsatz. Jetzt, wie ist das bei diesen anderen Firmen? Also klar, Heckler & Koch macht nichts anderes als Gewehre herzustellen. Wie ist das bei diesen Firmen, über die wir jetzt gesprochen haben? Thales zum Beispiel ist eine von den ganz großen Profiteuren von den Geldern der EU, die für Grenzabschottung ausgegeben werden. Also man muss dazu sagen, es gibt nicht nur Unternehmen, die davon profitieren, sondern man hat auch Forschungsinstitute, also zu den größten Profiteuren von diesem Forschungsprojekt, das heißt also Forschungsgeldertopf, das heißt Horizon 2020. Das sind insgesamt 80 Milliarden Euro, die von 2014 bis 2020 ausgegeben werden. Davon kriegt einen großen Teil die Fraunhofer-Institute, die dort auch forschen, in Zusammenarbeit auch mit Universitäten, unter anderem am IOSB in Karlsruhe zu Bojen, die sowohl akustische als auch optische Fähigkeiten haben und kleine Boote erkennen können auf dem Mittelmeer. Also man hat einerseits diese Forschungsinstitute, die davon profitieren und dann, wie gesagt, die großen Unternehmen und dann die mittelständischen Unternehmen. Und zu den großen Profiteuren in Deutschland gehören, wie gesagt, Fraunhofer-Institut dazu, Airbus vor allem und dann auch Unternehmen, die jetzt nicht im deutschen Besitz sind, sagen wir, die auch multinational sind oder die einfach einen Sitz in Deutschland haben. Und dazu zählen auch Thales oder das spanische Unternehmen Indira. Sind das dann hauptsächlich Unternehmen, die vor allem solche Militär- und Überwachungstechnik machen oder machen die noch was anderes? Die Unternehmen haben ja meistens ganz verschiedene Sparten. Also wenn man jetzt überlegt, was Grenztechnologie alles ausmacht, beginnt das, wie gesagt, bei der Identitätsfeststellung, was jetzt immer mehr biometrisch geregelt wird. Das ist ein Markt, der bis 2020 um 18% steigen soll. Also das sind Milliardenbeträge, die es da abzugrasen gibt. Und die Identitätsfeststellung, dafür braucht man Fingerscanner, man braucht die Software, man braucht Server, man braucht die dazugehörigen Datenbanken, Lesegeräten. Man braucht dann an den Häfen und Flughäfen Kontrollschleusen, Überwachungskameras. Also das an sich ist schon mal ein recht großes Paket. Weiter braucht es auch Lesegeräte und dann an den Häfen und Flughäfen selber gibt es mittlerweile Fahrzeugscanner, also wo Autos durchfahren und dann nach Menschen, die sich verstecken, gescannt werden können. Es gibt Atemluftmesser, Herzschlagmesser, es gibt Nachtsichtsgeräte, Wärmebildkameras, also es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Produkten, die notwendig sind für diese Technologisierung der Grenzen. Es gibt natürlich dann auch die klassischen Grenzanlagen, wo NATO-Stacheldraht gespannt wird. Es gibt dort eingesetzte Dokumentenüberprüfung-Units. Es gibt Drohnen, Radare, Sensoren, Patrouillenboote, Patrouillenflugzeuge, Helikopter und mittlerweile sogar U-Boote. Von daher ist die Spanne recht weit. Es gibt auch Panzer, die eingesetzt werden, also in Algerien und in Jordanien. Da gibt es Abkommen mit der Bundesrepublik, die dort einerseits erlaubt hat, dass eine Panzerfabrik von Rheinmetall gebaut wird, die den Grenzschutz Algeriens offiziell, die damit die südliche Grenze überwachen sollen. Und es wurden Panzer geliefert nach Jordanien, die die Grenze nach Syrien dicht machen. Also das fängt von klein an und geht bis in die klassische Produktsparte von Rüstungsunternehmen. Und dazu kommt noch die ganze Telekommunikation. Also es werden ja mittlerweile auch Satellitenbilder eingesetzt in der Grenzüberwachung der EU-Außengrenzen und nicht nur, auch der vorverlagerten Grenzen mittlerweile. Und da ist zum Beispiel Thales ganz groß mit dabei. Und die Telekommunikationssparte an sich ist ja nochmal ein Bereich, der dann auch seine Absicherung braucht. Also da hat man dann den ganzen IT-Sicherheitsbereich, der da noch mit reinfällt. Nach der nächsten Musik kommen wir zum zweiten Teil des Interviews zu den Profiteuren der Grenze der EU und hören hier genauer, wie diese Firmen die Politik der EU beeinflussen. Nun kommen wir zum zweiten Teil unseres Interviews mit Jackie zu den Profiteuren der Festung Europa und hören hier genauer, wie diese aktiv die Politik der EU beeinflussen. Also es gibt in Brüssel die European Security Organization. Das ist ein Lobbyverband, in dem auch deutsche Unternehmen vertreten sind. Und die organisieren regelmäßig Workshops und Seminare, Treffen mit EU-Politikerinnen und auch mit Militärs, mit Entscheidungsträgerinnen und beraten zusammen, wie man die europäische Migrationspolitik gestalten soll. Also die pushen auch dafür, dass sie dann die Aufträge kriegen. Und auch was Horizon 2020 angeht, wie gesagt, dieses 80 Milliarden schwere Forschungs- und Innovationsprogramm, da gibt es Expertengruppen, die selber entweder die Ausschreibung machen sollen oder über Projekte im Endeffekt entscheiden sollen, darüber entscheiden, an wen die Gelder gehen. Und wenn man sich anschaut, wer in diesen Expertengruppen sitzt, dann findet man dort meistens Vertreterinnen von den Forschungsinstituten und den Rüstungsunternehmen, die anschließend die Gelder kriegen für die Aufträge. Also die schaffen sich ihre Aufträge eigentlich selbst. Und das Ganze droht jetzt nochmal zuzunehmen, weil wir gerade auch in der EU eine Umstrukturierung der Entwicklungshilfe haben. Also wir haben da zwei Entwicklungen, die meiner Ansicht nach gravierend sind. Einerseits haben wir seit 2015 die Entwicklung, dass Entwicklungshilfe gekoppelt wird an eine Zusammenarbeit der empfangenden Länder in der Migrationsabwehr. Das Beispiel ist von 2017 Afghanistan, wo gesagt wurde, Afghanistan kriegt nur noch Entwicklungshilfe, wenn auch abgeschobene Flüchtlinge praktisch wieder aufgenommen werden. Also so ein sogenanntes Rückführabkommen, das unterzeichnet wurde. Ähnlich haben wir das mit den meisten Ländern auf dem afrikanischen Kontinent. Also da ist es mittlerweile so, dass die EU sagt, ihr kriegt Entwicklungsgelder, aber die Entwicklungsgelder kriegt ihr nur, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, indem ihr Grenzschutz pusht. Damit geht einher, dass zunächst der Sicherheitssektor aufgebaut wird. Also es gibt mittlerweile praktisch den Grundsatz, Entwicklung erfordert zuallererst einen starken Rechtsstaat, also man braucht erstmal eine starke Polizei, starkes Militär, um einen sicheren Staat zu garantieren. Erst dann kann Entwicklung losgehen. Das ist einerseits die gefährliche Entwicklung. Die andere gefährliche Entwicklung ist in dem Nutzen der Entwicklungsgelder selber. Also es wurde auch nach dem Valletta-Gipfel, wo entschlossen wurde, jetzt ein 2015 nicht nochmal passieren zu lassen, wo man nochmal die Vorverlagerung der Grenzen gestärkt hat. Da wurde ein European Emergency Trust Fund for Africa eingerichtet, ein Notfallinstrument, durch das auch Entwicklungshilfe in Afrika geregelt werden sollte. Da es ein Notfallinstrument ist, dürfen die Länder und die Projekte vor Ort nicht mitbestimmen, für was das Geld ausgegeben wird, sondern das macht nur die EU. Es ist sehr viel undurchsichtiger und unüberschaubarer geworden und die fördern da auch sehr viel den Grenzschutz als Entwicklungsmaßnahme Und andererseits ist jetzt in Diskussion, dass ein weiterer EU-Topf, der ist das Instrument für Stabilität und Frieden, dass das jetzt zum ersten Mal auch für militärische und verteidigungspolitische Maßnahmen genutzt werden darf. Also das ist bis jetzt unmöglich gewesen. Das ist in dem EU-Vertrag so geregelt. Und da ist die EU gerade dabei, das zu kippen. Und dann wäre es möglich, weil dieses Instrument auch noch 100 Millionen Euro, also von dem europäischen Instrument für Entwicklungszusammenarbeit genommen werden soll, dass jetzt wirklich Gelder, die für offiziell für Entwicklung, ich will jetzt auch nicht sagen, dass die europäische Entwicklungshilfe je gut oder uneigennützig gewesen sein sollte, aber dass man jetzt nochmal ein weiteres Tabu bricht und damit direkt Gelder an das Militär, an Polizei, an verteidigungspolitische Maßnahmen praktisch weiterleiten kann. Und das sind natürlich gute Nachrichten für diese Sicherheitsunternehmen. Es gibt da ja schon lang gewachsene Beziehungen, auch mit dieser Lobbygruppe. Die werden bestimmt daran arbeiten, dass sie die Aufträge weiterhin kriegen und sich auch weiterhin selber schaffen. Du hattest gerade gesagt, Aufbau eines Rechtsstaates und hattest dann Militär und Polizei erwähnt. Die EU hat also nicht vor unabhängige Gerichte oder ein Universitätsstudium der Jura oder sonst was dort zu fördern, was ja eigentlich auch Teil des Rechtsstaates sein müsste. Also die haben da schon ihre Instrumente, um da zu beeinflussen. Zum Beispiel ist erst seit 2015 in Ägypten und in Niger das Schmuggeln von Menschen verboten worden. Also das, was davor Busfahrer waren, hießen dann von heute auf morgen Schmuggler. Und das wurde illegalisiert und kriminalisiert mit sehr hohen Strafen. Und das wurde alles übernommen praktisch von so einer Art UN-Vorschlag. Also die haben die Gesetze auch nicht eigens formuliert, auf Druck der EU angenommen. Und das ist schon ein Eingriff in die politische Gestaltung von dem Land und auch in die juristische Ausgestaltung. Und das machen sie nicht nur in den Ländern, das ist jetzt in vielen Ländern dort erfolgt. Und es gibt auch europäische Investigationsteams, die jetzt nochmal nach dem deutsch-französischen Ministerratstreffen im Juli und nach dem Migrationsgipfel am 28. August in Paris nochmal verstärkt wurden. Das sind kleine Teams, die bis jetzt hauptsächlich aus deutsch-spanischen und französischen Expertinnen bestehen und in Niger aktiv sind, jetzt auch im Tschad aktiv werden sollen. Und die arbeiten da mit den Justizministerien zusammen und mit der Polizei, um besser praktisch gegen kriminelle Schmugglerinnen, sogenannte, vorgehen zu können. Also die versuchen da schon auch in den Staatsapparaten mit reinzuwirken. Und Frankreich und Deutschland haben auch nochmal bei dem Ministerratstreffen ihre Absicht erklärt, dass sie mehr in den Gerichtsstrukturen präsent sein wollen. Also dass sie da auch mehr praktisch Beratung machen und da dafür sorgen, dass die Grenzen auch in der Hinsicht weiter geschützt werden. Sie bauen nicht einen unabhängigen Rechtsstaat auf, sondern sie machen sich ein juristisches System gefügig, wo dann Gesetze nach Wunsch verabschiedet werden. Ja, und das ist gerade in Ländern wie Niger effektiv. Also das ist ja eine Daumenschraube praktisch, die Entwicklungshilfe. Die Regierungen selber haben recht wenig zu sagen. Und es gibt viele Regierungen, denen ist es auch gar nicht so unwillkommen, dass ihr Sicherheitsapparat derart aufgestockt wird, also so Diktaturen wie in Eritrea zum Beispiel, die davor ja eher isoliert waren und jetzt durch die gemeinsame Migrationspolitik natürlich einen stärkeren Sicherheitsapparat kriegen und auch wieder mit einbezogen werden in europäische Außenpolitik, aus ihrer Isolation ein bisschen rauskommen. Da werden keine Forderungen mehr gestellt nach Menschenrechten oder so, sondern einfach nach Grenzsicherung. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es der EU jemals um Menschenrechte ging, aber die Diskurse, die Forderungen, die haben sich schon arg verschlechtert. Und auch Länder wie Ägypten, wie dem Militärdiktator Sisi zum Beispiel, der jetzt auch, ich meine, die kriegen eine neue Polizeiakademie in Kairo, das wird jetzt von der italienischen Regierung bezahlt. Auch da findet ein weiterer Ausbau der Sicherheitsstrukturen statt, der sogenannten, also vom Sicherheitsapparat. Und es wird gleichzeitig nicht kritisiert, wie die Menschenrechtslage in dem Land aussieht. Und es erlaubt Ägypten auch Forderungen zu stellen, also an verschiedene der aggressiven Staatsoberhäupter in diesen Ländern, an die Regierung. Es erlaubt ihnen, weiter Forderungen zu stellen für eine Unterstützung ihres Sicherheitsapparats, solange sie die Grenzen dicht machen, was tödliche Folgen hat. diese korrupte Verflechtung auf EU-Ebene von Militärlobby und Staat im Endeffekt exportiert. Es stärkt autoritäre und auch totalitäre Regime da. Ich meine, diese Sicherheitsapparate, die nutzen sie dann ja selber auch gegen Demonstrierende. Also sie werden dazu mehr oder weniger gedrängt, eine Politik zu machen, die dem, was die Bevölkerung will, nämlich offene Grenzen und geschützte Märkte, sie werden dazu gedrängt, eine solche Politik nicht zu machen. Und wenn sich dann die Bevölkerung dagegen auflehnt oder dagegen wehrt, haben sie auch schon den Apparat an der Hand, um diese Aufstände, die dann drohen, niederschlagen zu können. Also es verhindert Demokratie, es verhindert die Entwicklung, die Demokratisierung von allem in Afrika. Von den Profiteuren der Festung Europa und wie diese die Politik der EU beeinflussen und die Staaten im Sahel militarisieren, kommen wir nach der nächsten Musik zum Kongress der Informationsstelle Militarisierung am 18. und 19.11. in Tübingen mit dem Thema Krieg im Informationszeitalter. Von den Profiteuren der Festung Europa kommen wir mit unserem letzten Interview und mit Mari zum Kongress der Informationsstelle Militarisierung am 18. und 19.11. in Tübingen. Jedes Jahr im November veranstaltet die Informationsstelle Militarisierung ja einen Kongress in Tübingen, wo die IMI auch ihren Sitz hat. Und dieses Jahr haben wir uns das Thema Krieg im Informationsraum vorgenommen. Anlass dafür war die Aufstellung des neuen Kommandos Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr, das einerseits die ganzen IT-Kompetenzen und Cyberwar-Komponenten der Bundeswehr bündeln soll in einer neuen Teilstreitkraft, also gleichberechtigt neben Heer, Luftwaffe, Marine und dem Sanitätsdienst sozusagen. Was neben dem Cyber-Aspekt, also so quasi der informationstechnischen Auseinandersetzung, da eben auch noch drin steckt, ist eben, dass der Informationsraum auch als Schlachtfeld begriffen wird und damit auch zivile Organisationen und der zivile Diskurs sozusagen als militärisch zu bearbeitendes Schlachtfeld begriffen wird. Das zeigte sich einerseits darin, dass schon vor der Aufstellung gesagt wird, ja, da wird es auch darum gehen, sozusagen Rekrutierung von terroristischen Gruppen in sozialen Medien zu unterbinden. Aber man sieht auch, dass in der Struktur Einheiten mit aufgehen werden, die sich mit dem beschäftigen, was früher psychologische Kriegführung bedeutet hat, also Öffentlichkeitsarbeit. Und ihr sprecht hier, sehe ich zum Beispiel bei der Begrüßung direkt bei dem Kongress am Freitag von einem hybriden Krieg. Was ist denn daran hybrid? Also unter hybrider Kriegführung versteht man ja ganz allgemein, dass zur klassischen, im engeren Sinne militärischen Kriegführung eben auch die Einflussnahme und Beteiligung ziviler Akteure und ganz besonders ziviler Medien dazukommt. Was in Wirklichkeit auch schon immer der Fall war. Der Begriff ist nicht weiter ausgeführt, wird immer sozusagen von europäischer und NATO-Seite wird immer Russland eine hybride Kriegführung vorgeworfen, gegen die man sich dann aber wehren müsste. Und was man dann selber gegen diese hybride Kriegführung Russlands macht, nennt man dann strategische Kommunikation. Also während der Feind Propaganda betreibt, ist das, was man selber macht, strategische Kommunikation, die jetzt aber sozusagen hochoffiziell ausgebaut wird. Also es gibt eine Abteilung auf EU-Ebene im Europäischen Auswärtigen Dienst, die strategische Kommunikation betreiben soll. Es wird jetzt auch offen gesagt, die NATO betreibt strategische Kommunikation. Auch die Bundeswehr müsste sozusagen verstärkt mit den Medien zusammenarbeiten, um Freund- und Feindbilder zurechtzurücken. Also ihr habt so Blöcke, sowas wie mediale Schieflagen als Themen. Was stellt ihr euch darunter vor? Da geht es jetzt eher so ein bisschen um die klassische Thematik von Medien und Krieg oder Medien und Vorkrieg. Also wie kommt es eigentlich dazu, dass die Medien, jetzt die bürgerlichen Medien zumindest, tendenziell sehr NATO-freundlich berichten und sich also an den Freund- und Feindbildern der NATO und der EU orientieren. Wir wollen da erstmal verschiedene Erklärungsansätze, die dann aber nicht so in Verschwörungen hineingehen, Erklärungsansätze vorstellen. Wir wollen dann genauer am Beispiel der Berichterstattung über Aleppo und Mosul die Unterschiede herausarbeiten, weil also beide Kämpfe, Schlachten sozusagen vieles gemeinsam haben. Also es ging primär um die Bekämpfung des IS. Nur in einem Fall hat es eben Russland gemacht und man hat die Opfer in der Zivilbevölkerung thematisiert. Und im anderen Fall haben es eben NATO-Verbündete gemacht und man hat dann von Sieg, Vorstoß, also alles sehr positiv über die Medien, die bürgerlichen Medien erfahren. Und dann soll es auch noch darum gehen, wie eben so Kampagnen oder Kampagnenmaschinen wie Awaz etc., wie die eben eigentlich Außenpolitik wahrnehmen und wie die sich teilweise auch für eine westliche Interventionspolitik einbinden lassen. Also dieses Awaz, ist das diese ja im Endeffekt auch Petitionsplattform, wo unterschrieben werden kann für irgendetwas? Um solche Sachen soll es auch gehen. Was wir auch ziemlich interessant finden, ist diese Kampagne Kony 2012, wo ja dazu aufgerufen wurde, sozusagen die Lord's Resistance Army da im Dreieck zwischen Demokratischer Republik Kongo, Uganda, Zentralafrikanische Republik, Südsudan, die sozusagen zu jagen und unschädlich zu machen und den Kony, den Führer von dieser Rebellengruppe festzunehmen. Und was sehr viel eigentlich auch mit Dealmitteln der radikalen Linken gearbeitet hat. Es gab dann Sprühschablonen und solche Sachen, die auch sehr viele Leute unterstützt haben, ohne so richtig zu wissen, was eigentlich dahinter steckt und dass die US-Armee auch just in dem Zeitraum eigentlich geplant hat, ihre Präsenz eben in den betreffenden Staaten zu erhöhen und da tatsächlich auch die Lord's Resistance Army als Vorwand genommen hat. Also ich meine, dass ihr dieses Thema Informationsraum nehmt, das zeigt ja schon, dass ihr schätzt, dass die Beeinflussung durch Militär größer geworden ist, oder? Es ist jetzt jedenfalls ein offener, strategisch erklärtes Ziel. Sage ich mal so, dadurch, dass es jetzt eine Strategiedebatte darum auch gibt und sozusagen neue Begrifflichkeiten und Aufstellung neuer Strukturen, kann man da jetzt auch ein bisschen seriöser reingucken. Also in gewisser Weise ist es auch ein Vorteil. Davor ist ja immer das Problem, wenn man sich jetzt um militärische Beeinflussung der Medien, da kommt man ja tatsächlich schnell in so Graubereiche, wo man eigentlich nichts Genaues sagen kann. Das ist dann offen für Verschwörungstheorien etc. Jetzt liegen halt einige Dokumente vor, anhand derer man mal auch ganz klar beschreiben kann, was definieren die auch ganz offiziell für Ziele und teilweise auch Mittel. Und dass der Informationsraum auf der anderen Seite auch hinsichtlich Kommunikationstechnologie, die ja zum Beispiel für Drohnenkriegführung, für diese Hightech-Kriegführung viel wichtiger wird, also auch im engeren Sinne der Informationsraum, der sozusagen nur zwischen Militärs stattfindet, steht ja mit so Hightech-Kriegen auch außer Frage. Und das mal zusammenzubringen, also wie es das Militär ja auch tut mit dem Kommando Cyber und Informationsraum, Das hielten wir für ganz attraktiv, um da auch mal quasi einen seriösen Umgang damit zu finden. Das ist auch letzten Endes unser Ziel, dann in der Abschlussdiskussion auch drüber zu sprechen, wie gehen wir mit der Situation um, wo der Informationsraum eben offen zum Schlachtfeld erklärt wird und wo in NATO-Dokumenten dann auch zivilgesellschaftliche Gruppen, die zum Beispiel die Opfer von Luftschlägen zählen, also quasi als Feind definiert oder auch das Europäische Parlament in so eine Rhetorik verfällt, also dass NGOs innerhalb der EU quasi Feindpropaganda machen würde und deswegen technische und rechtliche Regelungen gefunden werden müssten, um das zu unterbinden. Das geht schon sehr weit, was sich in diesen Dokumenten da findet und wie wir darauf reagieren als soziale Bewegung. Wie wir aber andererseits auch darauf reagieren, das ist ja diese Verunsicherung und auch die gezielte Verunsicherung auch von verschiedenen Seiten gibt, also strategische Kommunikation einerseits, wenn das dann die Russen oder die Rechten machen, dann heißt es Fake News, aber die betreffen uns ja tatsächlich auch. Diese Verunsicherung und die Verschwörungstheorien, die da drin wachsen, wie wir uns dazu positionieren, also das halten wir tatsächlich auch über die Friedensbewegung hinaus für einen ganz notwendigen und wichtigen Versuch, da sich auch mal damit auseinanderzusetzen. Okay. Was müsste Mensch noch wissen, wenn er zu eurem Kongress nach Tübingen kommt? Ich sehe hier Schillingstraße 6. Da ist die Auftaktveranstaltung, die ist auch so ein bisschen zum Ankommen. Wir versuchen auch ein paar Schlafplätze zu vermitteln, eher so mit Schlafsack und Isomatte. Da können alle erstmal ankommen, was essen. Es gibt so ein bisschen mehr auf Unterhaltung ausgerichtetes Programm und ein bisschen Kneipe und Kennenlernen. Der eigentliche Kongress geht dann Samstag los, ist kostenfrei, man kann gern auch zu einzelnen Vorträgen und Veranstaltungen vorbeikommen. Das Programm ist auf unserer Homepage imi-online.de einsehbar und wer hier in Tübingen einen Übernachtungsplatz braucht, sollte sich möglichst frühzeitig bei uns im Büro per E-Mail oder Telefon melden. Das war der 12. antimilitaristische Podcast im Oktober 2017. Alles weitere findet ihr online unter imi-online.de. Und tschüss.